So stehe dann bei Christi Blut gefärbter Fahne, o Seele fest, und glaube, dass dein Haupt dich nicht erlässt, ja, dass sein Sieg auch dir den Weg zu deiner Krone bahne. Tritt freudig an den Krieg, wirst du nur Gottes Wort so hören als bewahren, so wird der Feind gezwungen auszufahren. Dein Heiland bleibt dein Hort, dein Heiland bleibt dein Hort, dein Heiland bleibt dein Hort, dein Heiland bleibt dein Hort.